Heute zur Anhörung des Waffenhändlers Karl-Heinz Schreiber durch den Spendenuntersuchungsausschuss des Bundestages, zum neuen Kabinett in Sachsen-Anhalt und zur Zusammenarbeit der NATO und Russlands im Kampf gegen den Terror. Bei seiner Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss des Bundestages hat der Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber, der CSU, erneut eine illegale Spendenpraxis vorgeworfen. Beweise dafür hat er bislang jedoch nicht vorgelegt. Der Kommentar von Matthias Thiel. Schreibers Erzählungen oder außer Spesen nichts gewesen in Toronto? Fast scheint es so, dass ein Ausflug des Untersuchungsausschusses zu den nahegelegenen Niagara-Fällen mehr an Erkenntnissen bringen würde, als die Vernehmung Karl-Heinz Schreibers im Wohnzimmer des deutschen Generalkonsuls. Grundsätzlich mussten die Abgeordneten aber die Gelegenheit nutzen, endlich mit dem Waffenlobbyisten zu reden. Hat er doch immer wieder großspurig die Wahrheit angekündigt, umfangreiche Aussagen versprochen, viel mit Journalisten geredet, tatsächlich aber doch wenig zur Aufklärung beigetragen. Sicher, nicht alles, was bisher vom Lake Ontario so herübertönte, war völlig falsch. Doch, krachen wollte Schreiber es lassen. Alle großen Parteien müssten vor ihm Angst haben und Gerichtsverfahren in Augsburg gegen ihn seien so und so völlig unberechtigt. Jedoch seine Prophezeiungen haben sich bisher nicht bewahrheitet. Bisher. Auch seine so widersprüchlichen Aussagen gestern zeugen nicht von großer Glaubwürdigkeit. Warum packt Schreiber erst jetzt aus? Er hätte es doch schon längst tun können. Jahrelang entzieht er sich einem deutschen Haftbefehl, lässt ab und zu mal einen Journalisten kommen, um ihm häppchenweise irgendeine Sensation zu verkaufen, die sich dann doch mehr oder weniger als Luftblase herausstellt. Schreiber, eine der Schlüsselfiguren im Parteispendenskandal der Union, verfolgt weiter seine eigenen Interessen. Sich selbst reinwaschen und ordentlich die PR-Trommel rühren. Eine Buchveröffentlichung kurz vor der Bundestagswahl ist schon angekündigt. Fest steht, gezahlt hat er, als Lobbyist, mindestens 1 Million Mark an den früheren CDU-Schatzmeister Leisler Kiep. Und dann noch einmal 100.000 Mark an Wolfgang Schäuble. Oder doch an Brigitte Baumeister? Demzufolge kann durchaus angenommen werden, dass er ebenso die CSU bedacht hat. Warum sollte der Unternehmer aus Kaufering denn auch nicht? Hat er mit seiner Bitumenfabrik doch so viel Erfolg in Bayern gehabt. Möglich also betrieb er ja nach eigener Aussage regelmäßig politische Landschaftspflege, auch für andere. Jetzt sind es 5 Millionen Mark, aber schon verstrickt er sich in Widersprüche. Details sind schwammig, auf Nachfrage bleibt der Zeuge gestern Beweise schuldig, eher stiftet er Verwirrung. Und? Der eigentliche Zahlungsempfänger ist inzwischen tot. Besonders problematisch, 2 seiner speziellen Freunde will er plötzlich entlasten, nämlich den Strauß und Max und den flüchtigen ehemaligen Rüstungsstaatssekretär Holger Faas. Warum erfährt man erst jetzt davon, dass angeblich alles anders gewesen sein soll? Wenig überzeugend und absolut nicht plausibel, Herr Schreiber. Wirkt doch eher wie ein Rachefeldzug gegen die CSU, weil sie nicht geholfen hat, die Strafverfahren niederzuschlagen. Trotzdem, möglich wäre es, ähnlich wie bei der CDU und der SPD. Illegale Gelddepots im Ausland hätte auch die CSU anlegen können. Sollten Belege dafür auftauchen, dann hätte Kanzlerkandidat Stoiber ein Problem. Wird die derzeit laufende 2. Befragung nicht zur Stunde der Wahrheit, gibt es heute nichts Handfesteres, sollten die Abgeordneten doch besser noch einen Ausflug zu den Niagara-Fällen machen. Mit Cornelia Pieper an der Spitze zog die FDP in Sachsen-Anhalt wieder in den Landtag ein. Zusammen mit der CDU stellen die Freien Demokraten in Magdeburg auch die neue Regierung. Seit heute steht das schwarz-gelbe Kabinett. Für Magdeburg ist es eine Chance, meint Gerd Bricker. Der Seiteneinsteiger in die Politik, Wolfgang Böhmer, wird im 13. Jahr der Wende der 5. Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt. Von den wenigen Wählern ausgestattet mit einer soliden Mehrheit im Landtag, kann nun gelingen, was längst hätte geschehen sollen. Den Menschen im Lande, in dem einst das industrielle Herz Deutschlands schlug, das Selbstvertrauen wiederzugeben, das nötig ist, um sie aus dem Jammertal der Lethargie herauszuholen. Dabei ist der Handlungsspielraum einer wie auch immer gefärbten Landesregierung in Sachsen-Anhalt wahrlich nicht groß, doch groß sind auch die Erwartungen nicht. Niemand erwartet mehr die versprochenen blühenden Landschaften binnen einer Legislaturperiode. Aber spürbare Zeichen der Hoffnung, die muss es geben. Eine zweite Chance wird Böhmer nicht erhalten, aber er kann die erste nutzen. Das Land steht am Ende der Entwicklung, der Patient leidet an Schwindsucht, doch der künftige Ministerpräsident war in seinem Vorleben Arzt und das wird hilfreich sein, denn als Chefarzt trug er schon zu DDR-Zeiten Verantwortung. Und genau das ist seine Stärke. Er verkörpert glaubhaft, dass er sich in die Verantwortung genommen sieht. Nicht er braucht das Amt des Ministerpräsidenten, sondern das Land braucht ihn. Die Erkenntnis, man kann nicht alles den Wessis überlassen, man muss auch selbst etwas tun, bedeutete seinen Einstieg in die Politik nach der Wende. Als Finanzminister in der Regierung des Sonnenkönigs Münch sammelte er Regierungserfahrung, er kennt die finanziellen Grenzen des Möglichen. Am Wessi Münch, der ihn ins Ministeramt holte, war ihm das pompöse Gehabe zuwider. Dennoch war sein Verhalten in der Gehälteraffäre gesetzestreu, penibel, korrekt und loyal, bis das es nicht mehr ging. Es mag dieses aufgeblasene Gehabe sein, weshalb die Chemie zwischen ihm und der FDP-Spitzenkandidatin Cornelia Pieper nicht stimmt. Dass sie kein Ministeramt will, weil dieses keine Nebenverdienste zulässt, ist für die Regierung ein Glück und für die FDP in Sachsen-Anhalt eine Schande. Kohle-Conny hat ihr Ansehen an Elbe und Saale verspielt. Die Genscher Partei wird dies zu spüren bekommen. Gerade im Osten macht sich Politik weniger an Parteien, denn an Personen fest. Die Mannschaft ist keine Überraschung, Erfahrung ist vorhanden und auch die Landesidentität ist ausreichend vertreten. Es kommt aber auf den Spielführer an, auf Wolfgang Böhmer selber. Sicher ist er nicht das, was man einen Medienprofi nennt, aber er hat Autorität im Sinne von Ansehen bei seinen Landsleuten. Er kann der gebrauchte Landesvater werden. Er ist einer von ihnen, sein Beispiel könnte Vorbild sein. Dass er selber in der CDU gelandet ist, war eher ein Zufall. Doch auch dieses könnte hilfreich sein in der Zusammenarbeit mit den unionsgeführten südlichen Nachbarn, was wiederum ein Zeichen setzen könnte. Der Schrecken vom 11. September sitzt tief. Im Kampf gegen den Terror will die NATO jetzt ganz eng mit Russland zusammenarbeiten. Birgt dieser Beschluss der NATO-Außenminister neben Chancen auch Risiken? Rolf Clement kommentiert. Politiker finden oft große, zu große Worte für Ereignisse, an denen sie mitwirkten. NATO-Generalsekretär Lord Robertson rief den 28. Mai 2002 zu dem Tag aus, an dem das Denken, das den Kalten Krieg charakterisierte, ein Ende habe. Am 28. Mai wird der neue NATO-Russland-Rat formell aus der Taufe gehoben, der heute bei den Außenministern der NATO beschlossen wurde. Mit diesem Rat verlässt die NATO den Weg, der ihre Attraktivität ausgemacht hat. Eine weitgehende Interessenidentität der Mitglieder, der Wille zum gemeinsamen Handeln und die Orientierung an gemeinsamen Werten sind die Magnete, die zahlreiche Länder Beitrittsgesuche stellen lassen. Wenn Russland Mitentscheidungsrechte eingeräumt werden, sprengt die Allianz diesen Rahmen. Es ist richtig, darüber nachzudenken, wie Russland in eine europäische Sicherheitsordnung eingebunden werden kann. Aber es ist fatal, Russland ein Mitspracherecht bei Aktionen einzuräumen, die die NATO ergreifen will, auch wenn der Katalog jetzt noch überschaubar bleibt. Alle wichtigen Entscheidungen und Aktionen der NATO in den letzten Jahren sind gegen den Willen Russlands getroffen oder ergriffen worden. Das betrifft die Erweiterung, das betrifft die konzeptionellen Veränderungen, die die NATO in den letzten Jahren beschlossen hat, und es betrifft besonders die Aktionen auf dem Balkan. Es ist gut und begrüßenswert, wenn Russland nach den Anschlägen vom 11. September vergangenen Jahres sich in die Antiterrorkoalition eingereiht hat, wenngleich man mit Blick auf den Terrorismusbegriff, dem Russland anhängt, zweifeln muss, dass dies zum Nennwert genommen werden kann. Es gibt historisch, kulturell, politisch, aber auch geopolitisch zu viele Felder, auf denen die Interessenslage zwischen den meisten NATO-Staaten und Russland nicht identisch sind. Dem muss man Rechnung tragen, nicht der Laune dieser Monate. Zurzeit leben wir in Harmonie, aber wer die Diskussionen in Moskau verfolgt, weiß, dass dies nicht so bleiben muss. Vor allem, wer und was kommt nach Putin? Das neue Gremium ist ein Instrument, das man nicht einfach an- und abschalten kann. Es kann Blockadewirkung haben. Es ist leichtfertig, Instrumente nur auf einer schönen Wetterzeit auszurichten. Wenn die NATO nach einer erfolglosen Beratung im neuen Rat mit den 19 Mitgliedern beschließt, was in der 20er-Runde nicht erreichbar war, ist der politische Schaden ungleich größer. Dann wird Russland vorgeführt, wird ihm in aller Öffentlichkeit gezeigt, dass es letztendlich doch keinen Einfluss auf die NATO hat. Außenminister Fischer sprach heute von einem Türöffner, den dieser Rat darstellen könnte. Das heißt doch, beim nächsten Anlass wird der jetzt noch überschaubare Aufgabenkatalog des NATO-Russland-Rates erweitert, dann kommen die Themen immer näher an den Kernbereich der NATO heran. Russland bekommt so eine Mitgliedschaft leid, eine mit Rechten und ohne Pflichten. Das aber wäre das Ende dieser NATO. Wer dies will, soll es sagen. Wer nicht, sollte die bestehenden Kooperationsinstrumente besser nutzen und auf deren Basis Russland Angebote machen. Sie hörten Kommentare von Matthias Thiel, Gerd Breker und Rolf Clement. Deutschlandfunk, das Feature. Zeitgeschichte und Zeitkritik am Dienstagabend.